Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 23 bis 25. Tut eure Arbeit mit Eifer und Freude, als würdet ihr Gott dienen und nicht Menschen. Vergesst nicht, dass der Herr euch mit dem himmlischen Erbe belohnen wird. Dient dem Herrn Jesus Christus. Wenn ihr jedoch Unrecht tut, werdet ihr auch die Folgen tragen müssen, denn Gott bevorzugt niemanden. Gott segne dieses Wort. Keine Favoriten. In diesem Bibeltext hier aus dem Kolosserbrief lernen wir mehr, dass Gott keine Favoriten hat und niemanden bevorzugt. Und Paulus hilft uns hier zu verstehen, dass wir unsere Arbeit, ja, unsere gottgegebene Arbeit so tun sollen, als würden wir Gott dienen und nicht Menschen. Und das ist manchmal nicht so einfach. Ja? Es gibt verschiedenste Arbeitssituationen, aber eben auch andere Arbeit, Beziehungen oder Hobbys oder die verschiedensten Beziehungen zwischen Menschen, die wir haben. Und es ist wichtig zu verstehen, dass unser Herrgott, unser Herr Jesus Christus keine Favoriten hat. Also er liebt nicht einen oder eine Person mehr als jemand anders. Ja? Und das ist wichtig und das lädt uns ein, zum Beispiel, wenn wir uns in schwierigen Situationen befinden, ja, oder wie die Situation auch sein mag, dass wir versuchen, mit Gottes Hilfe eine andere Perspektive zu bekommen. Ja, als Beispiel, es gibt zum Beispiel eine Arbeit oder eine Arbeitsstelle, wo man nicht gerne hingeht oder weil man, weil andere Menschen uns nicht wohlgesonnen sind, zum Beispiel. Und das können wirklich schwierige Situationen sein. Gibt es aber irgendetwas daran, was uns doch Freude macht? Das können wir Jesus Christus im Gebet bringen, ja, vorbringen, und er kann uns dann helfen, zu sehen, ob denn eine Arbeit zum Beispiel oder eine Tätigkeit in seinem Willen ist oder nicht. Wir haben diese Möglichkeit als Christen, wir Jesus Christus folgen. Ja. Also es ist natürlich klar, dass wir nicht irgendwelche bösen Aktivitäten begegnen oder Sachen, wo wir wissen, dass das falsch ist, ja, dass das bösartig ist, weil das anderen Menschen auch Schaden tut. Das ist klar, davon reden wir nicht. Aber manchmal sind es Situationen, wo andere Menschen uns doch das Leben schwer machen. Ja, das kann schon sein. Und unser Jesus Christus hilft uns dann. Ja, also entweder, dass wir vielleicht eine andere Situation, dass er uns eine andere Situation ermöglicht oder eine andere Arbeit, oder aber eben uns hilft, dieses, solange wie er das eben, wie Gott das bestimmt, dass wir das mit seiner Hilfe auch aushalten. Ja? Und wie gesagt, was wir nicht tun wollen, ist, was Paulus uns hier schreibt, dass wir uns eben anderen Menschen kein Unrecht tun wollen. Also zum Beispiel irgendwie dann unserem Arbeitgeber oder Menschen, mit denen wir zu tun haben, dass wir denen Unrecht tun, das wollen wir nicht, denn sonst werden wir die Folgen tragen müssen. Ja? Denn Gott bevorzugt niemanden. Ja? Das ist ganz wichtig. Und vor allem als Christen wissen wir, dass Gott uns aber hilft und dass wir eben Teil Gottes Familie sind. Ja? Und wir haben eben die Möglichkeit und besonders auch die Einladung, in den schwierigsten Situationen besonders dann direkt zu Christus zu gehen. In Wort und Gebet, in der Bibel tagtäglich, aber auch im Gebet. Und Jesus Christus hilft uns dann, diese Schwierigkeiten zu überwinden. Das können wir in eigener Kraft nicht tun. Das sollen wir auch in eigener Kraft nicht tun. Und verstehen, dass wir letztendlich dass Gott keine Favoriten hat. Ja, sonst könnte jemand sagen, ich habe dies und das vollbracht Am Ende wird unser Herrgott uns mit einem himmlischen Erbe belohnen, was auch immer das sein mag. Also, das ist unsere Einladung. Wir wissen nicht genau, was das ist, aber unser Herrgott hilft uns und lädt uns ein, immer wieder zu ihm zu kommen, unser Jesus Christus. Das ist wohl das Wichtigste, dass unser Jesus Christus uns immer wieder einlädt, uns ihm unterzuordnen und uns ihm zuzuwenden. Und darauf kommt es an, besonders in schwierigen Situationen, aber auch in allen Lebenssituationen. Lieber Jesus, wir danken dir, dass du keine Favoriten hast, dass du uns alle gleichwohl liebst, alle wir, die wir zu Christus kommen, wir dir folgen als reue Sünder. Und das macht uns Mut und hilft uns auch in schwierigsten Situationen, ob das nun Beziehungen sind oder Arbeit, was auch immer. Wir danken dir, dass du dich nicht änderst. Ja, du bist immer derselbe und du bist unser liebender himmlischer Vater und hilfst uns, egal wie die Situation nun sein mag. Wir danken dir für dein Wort hier aus dem Kolosserbrief und beten dies in deinem Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denk immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.